John. John? John. John. John. John. John. Wo ist denn John? Haben Sie vielleicht John gesehen? Also mir will nicht scheinen, dass ich John gesehen habe. Ich meine, wenn ich es mir recht überlege, habe ich ihn nicht gesehen. Haben Sie vielleicht John gesehen? Kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. John! Es muss Jahre her sein. Was haben Sie? Ich habe den Eindruck, ich hätte John vor vielen Jahren zum letzten Mal gesehen. Ja, es muss etliche Jahre her sein. Finden Sie nicht auch? Aber vielleicht ist er ja hier. Schauen Sie mal. Das sieht gut aus. Da ist er ja. Wollen wir nicht versuchen, ob das John sein könnte? Ja, legen wir ihn doch einfach rein. Spielen Sie ihn bitte ab. Ja. Hier sind wieder John Finsky, Paul Finsky, George Finsky und Ringo Finsky von... Eure Tagesordnung. Der Sendung für den... Ja, für wen eigentlich? Für den verwöhnten Hausmann oder für die verweichlichte Hausfrau? Für beide. Für den Kompromiss. Für beide. Das verzogene Balg. Die Sendung für das verzogene Balg auf der... Walpurgiswurst. Auf der wirrköpfigen Wampe. Nein, eine Wampe hat ja keinen Kopf. Auf der weißen Weihnacht. Das hatten wir schon. Wir befinden uns im neuen Jahr. Entschuldigung. Und heißen unsere Hörergemeinde dort auch willkommen. Also hier bei uns im neuen Jahr. Wir würden das auch feierlich begehen, dass es nämlich unsere 25. Sendung ist heute. Aber nächste Sendung ist ja die 26. Da wird dann erst richtig gefeiert. Das heißt nämlich, was heißt es? Ein halbes Jahr, ein eure halbes Tagesordnung. Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr könnt es im Koffer kaufen. Frau auch. Kind. Mit unglaublich vielen Kassetten drin. Für Kinder ist das nichts. Aber jetzt fangen wir vielleicht an. Ja, wir fangen einfach an. Ja, Herr Finsky, da sind wir nun, ne? Rakete ist explodiert, wir sinken dem Erdboden zu. Aber wir kommen ja nicht an. Was meinen Sie, wie lange wir jetzt noch fallen? Also können Sie vielleicht mal nachgucken in den Akten, in den Unterlagen, die Sie da von der Beschlussfassung noch haben. In den Mitteilungsblättern der Luftaufsichtbehörde ist die Rede von einer Falldauer von 2 Minuten 73 Sekunden. Also es ist ja Quatsch, wir sind jetzt schon eine Woche unterwegs, wir müssen nochmal ankommen. Ja, das deutet darauf hin, dass in diesen Mitteilungsblättern falsche Angaben gemacht wurden. Oh, sehen Sie mal, da kommt irgendwas auf uns von unten her auf unsere Füße zu. Wir fallen da. So. Ja. Jetzt sind wir gelandet. So. Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist erstaunlich. Ist ein Wohnzimmer, aber ohne Decke. Das ist richtig. Wo gibt's denn sowas? Ein sehr bürgerlich eingerichtetes Wohnzimmer. Alles voller Holzwände und Tapeten. Die sind ja scheußlich mit Blumen drauf. So ein bisschen kitschig. Ist nicht richtig geschmackvoll. Furchtbar, diese Lampen, gucken Sie sich das mal an. Die Größenproportionen stimmen auch alle irgendwie nicht. Alles völlig seltsam, die Lampe hier ist zu groß, der Schrank da, sehen Sie mal den Schrank an. Der ist ja seltsam und alles, hier an der Seite ist ein Riesenpreisschild, dann im Sessel auch. Steht 73,50 Mark drauf. Das sind ja unglaubliche Preise. Das ist ziemlich billig für so einen Sessel. Das kann ja nicht wahr sein, wo sind wir denn hier gelandet? Wir im Ausland gelandet sind. Nee, das glaube ich nicht. So schnell kommt man aus Tübingen auch wieder nicht weg. Und der Schrank? Also die Füße unten sind zu lang und hier die Tür. Nee, also was da wohl. Und dieser riesige Schlüssel, der da dran ist, der passt gar nicht dazu. Aber vielleicht sollen wir mal aufmachen. Wir machen den jetzt mal auf und gucken rein, ja. Hallo. Wo kommen Sie denn her? Hallo, das sind Sie ja endlich. Wer sind Sie denn eigentlich? Guten Tag. Hören Sie, ich habe schon lange auf Sie gewartet. Schauen Sie mal, ich habe hier ein Instrument, mit dem ich Elektroschocks erzeugen kann. Passen Sie vielleicht mal hier vorne an der Spitze vorne an den Zinken? An den Zinken. Genau. Autsch! Ja! Und darf ich auch mal? Ja, natürlich. Bitte. Sie spinnen ja. Au. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das jetzt ist kommen aber Sie doch bitte rein. Eigentlich unangenehm. Nein, kommen Sie bitte rein. Ich habe Wieso? Schon lange auf in Sie den gewartet. Schrank? Ja, bitte los. Also, nein, der ist zu klein. Erzählen Sie sich nicht. Schauen Sie doch mal, was hier alles ist. Ja, das sehen kennen Sie wir. Hier Kassettendeck, CD-Spieler, Kabel. Sowas haben wir schon mal gesehen. Ein Mikrofonständer in Gestalt eines Bierglases. Ja, das kennen wir alles. Einem Jutebeutel ausgestopft. Das ist uns bekannt. Das sieht aus wie ein Sendestudio der Wüstenwelle. Ja, und Sie sehen aus wie ein Redakteur der Politredaktion. Aber ich habe trotzdem keine Lust, bei Ihnen beizutragen. Mein Name ist Schützengruber. Presswurst Schützengruber. Das ist ein erfundener Name. Wie heißen denn Sie? So heißt kein Mensch. Ich habe keine Ahnung, wie ich heiße. Sie haben eine ganz unansehnliche Buchhändlerfratze. Ich bin das eine Kunstfigur und kann dafür nichts. Sind Sie vielleicht Buchhändler? Ich war einmal Buchhändler. Und Sie? Der Herr ist ein äußerst unseriöser Buchhändler gewesen. Mit dem geschorenen Kopf, Sie? Mein Name ist Finskei vom Gewerbeaufsichtsamt. Vom Gewerbeaufsichtsamt? Ja, das ist richtig. Und Sie, darf ich Ihnen vielleicht eine Zigarette anbieten? Schauen Sie mal. Ich rauche nicht. Ich auch nicht. Sie rauchen überhaupt nicht? Nein. Sehen Sie, dann, nehmen Sie die weg. Dann zerknüttel ich die Zigarette. Ich zerknülle sie. Das ist bitte, Rohstoffverschwendung. Wie es Ihnen gefällt. Davon ist jetzt nicht die Rede von Rohstoffverschwendung. Sie sind hier, um eine Sendung zu machen. Nein, ich habe keine Lust. Ich sehe nicht ein, warum ich mir von Ihnen etwas sagen lassen muss. Hören Sie, es geht nicht an. Ich habe gerade eine Explosion hinter mir. Es geht aber nicht an, dass ein neues Jahr beginnt, ohne dass hier eine Sendung gemacht wird. Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht. Ich stelle Ihnen hier das Equipment zur Verfügung. Sie können uns ja wohl kaum zwingen. Ich werde Ihnen auch hilfreich zur Hand gehen und Sie werden eine Sendung machen. Nein. Nein. Schauen Sie mal, fassen Sie vielleicht nochmal hier vorne an. Hören Sie sofort mit diesem Scheißding auf. Nochmal. Au. Nochmal. Ja, nein. So, Sie nochmal. So, jetzt tun Sie es weg. Und jetzt wird eine Sendung gemacht. Ich fürchte, wir müssen uns der Gewalt fügen, aber wir werden Sie zur Rechenschaft ziehen. Später. Zur Rechenschaft. Da kommen Sie nicht so davon. Ja, jetzt wird aber ich werde das im Redaktionsplenum thematisieren. Wissen Sie, ich liege nämlich schon seit 600 Jahren in diesem Schrank rum und ich habe also wirklich wenig Spaß gehabt in dieser Zeit. Sie sehen das auch alles. So sehen Sie auch aus, als hätten Sie keinen Spaß. Die Manschetten. Aber wenn Sie vielleicht nochmal also mit diesem Elektroschockgerät, also wenn Sie mir vielleicht die Freude nochmal machen würden. Vielen Dank. Autsch! Auch nochmal. Wir können Hören ja so Sie jetzt auf! Zu einem ersten Beitrag vielleicht übergehen, würde ich vorschlagen. Ja, na gut. Fassen Sie bitte nochmal. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserer beliebten Serie Doofe Berufe. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Äthern. Wir befinden uns hier auf dem Nürburgring in der Eifel. Ich habe bei mir die Frau Finskei. Frau Finskei ist Mezzosopran. Das ist richtig. Das ist richtig doof. Ja, Frau Finskei, wie kam es denn dazu, dass Sie Mezzosopran wurden? Ja, ich bin also an die Musikhochschule gegangen, ans Konservatorium. Ich wollte Sopran werden, aber man hat mir gesagt, als Sopran hätte ich geringe Chancen. Ja. Dann bin ich Mezzosopran geworden. Und dann sind Sie umgestiegen? Ja. Also Sie haben dann praktisch das Pferd gewechselt, den Rennwagen ausgetauscht, haben den Rennstall gewechselt. Von hinten aufgezäumt. Sind an die Boxen gefahren und haben dann in Ihrer Stimmlage Furore gemacht, Frau Finskei. Nicht zu knapp. Ja, aber Sie würden trotzdem sagen, das ist ein doofer Beruf. Ja, würde ich sogar entschieden vertreten, diese Ansicht. Können Sie das belegen? Ja, also es ging sogar so weit, dass ich dann einige Zeit versucht habe, umzusatteln und als Eigentumswohnung zu jobben, aber das war nicht möglich. Auch nicht viel gebracht. Nein. Es ist in Ihrer Stimmlage, glaube ich, auch eher schwierig, als Eigentumswohnungen ein Auskommen zu finden. Keiner ist lange ausgehalten. Also, Frau Finskei, können wir so verbleiben, dass Sie den Hörern mitteilen. Bloß nicht. Ach, danke, ja. Die Welt kommt auch ohne Mezzosopran aus. Sehr schön. Gerade hier auf dem Nürburgring. Dann haben wir es schon geschafft, dann können wir doch die Reifen gerade wechseln und dann gehen Sie wieder ins Rennen. Ja, vielleicht hole ich die anderen dann noch ein. Ja, sehr schön. Gut. Tschüss. Ja, so, haben Sie sich was überlegt? Nein, ich habe keine Ahnung, was Sie von uns überhaupt wollen. Ja, dass Sie jetzt eine Sendung hier auf die Beine stellen, ich helfe Ihnen auch, ich mache auch mit. Ja, das können wir ja gleich sehen, mal was ganz anderes. Was denn? Wo ist eigentlich A geblieben? Ja, es fehlt nämlich einer unserer Kameraden. Was denn A? Es fehlen sogar zwei. Das letzte Woche noch mit uns. Ich fühle mich von Ihnen beschimpft. Hier, fühlen Sie mal hier. Dass das nicht vorkommt. Weil den A hätte ich schon gern gefunden. Brüllen Sie mich so ins Mikro. Ich möchte ihn gern nochmal schlagen. Nochmal schlagen? Haben Sie dafür auch eine Genehmigung, junger Mann? Ich habe die Lizenz A zu schlagen. Sagen Sie bitte mal her. Haben Sie wohl nicht mitgekriegt. Ich lese hier Lizenz B. Lizenz B ist nicht zu schlagen, sondern durchzuwalken. Das geht aber vielleicht auch. Das habe ich in der letzten Sendung aber schon gemacht, dass ich ihn geschlagen habe. Was machen war wir dann ja unzulässig. Vielleicht zunächst mal einen das Beitrag. Das bringt mich jetzt in große Schwierigkeiten. Einen Beitrag über die Beatles, ne? Wir hatten ja in dieser Sendung, Sie haben noch nie was über die Beatles gemacht. Ja, wo muss man drücken? Das Weihnachtsgeschäft ist jetzt schon vorbei, also der Zug ist eigentlich abgefahren. Jetzt ist höchste Zeit, dass Sie was über die Beatles machen. Ja, die von Beatles mir aus. Wieder wo, da. Wo muss man denn drücken? Wahrscheinlich hier in der Armbeuge, können oder? Sie vielleicht Hilfe machen, weil das ist eine kleine. Ich meine, heute wissen ja viele Leute überhaupt nicht mehr so genau, was die Beatles eigentlich sind. Ja, von mir aus. Also ich habe selber auch keine Idee. Jetzt seien Sie schon still. Ich habe ja, wie gesagt, 600 Jahre in diesem Schrank. Der geht mir auf den Wecker. Jetzt fangen Sie bitte an mit dem Beitrag über die Beatles. Ich überbrücke hier schon die ganze Zeit. Ja, wohin denn drücken? Mit uninteressanten Informationen. Ach so, Ja, drücken Sie vielleicht hier auf die Taste. Ah ja, da. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die Beatles. Hat vielleicht einer von Ihnen John gesehen? Um ehrlich zu sein, nein. Aber sagen Sie doch mal, wer ist überhaupt dieser John? Ich möchte die Fragestellung sogar erweitern. Ich möchte sogar fragen, wer sind eigentlich diese Beatles? Wer sind Paul, George und Ringo? Ich weiß es nicht. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von. Sie auch nicht? Ich denke, es sind kleine Tierchen mit 12.000 Beinen und Trommeln und Elektrogitarren auf den geflügelten Brücken. Auch das ist möglich. Haben Sie Stacheln? Sie könnten Stacheln haben. Ich denke, Sie haben Fühler, um den Zeitgeist aufzuspüren. Vielleicht auch Zangen, um sich Ihre Häppchen zum Munde zu führen. Jawohl. Vielleicht ist das aber auch ganz anders. Wollten Sie das sagen? Ja, genau das habe ich sagen wollen. Vielleicht kann die folgende Lehraufnahme uns helfen. Ich habe nämlich hier eine Lehraufnahme. Das ist schön. Soll ich sie einspielen? Ist sie von Ihrem Vater? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass sie von meinem Vater ist. Ich glaube, wir können da alle was lernen. Dann lernen wir doch. Vater, dieser Rhythmus erinnert an New York. Erzähle uns daher noch einmal die Geschichte von den Beatles. Aber gern. Die Beatles, die Beatles, die Beatles wohnen in New York. Denn dort pulsiert es ständig. Und sie haben es nicht weit zum legendären Star Club. Dort packen sie ihre Banjos aus, wie unser eins sein Butterbrot, und rocken bis zum Morgengrauen. Und die gute Susan Sonntag mit Drogen vollgepumpt deklamiert dazu ihre brillanten Essays. Leider krabbeln dabei Küchenschaben am Mikrokabel empor, Schaben so groß wie Schildkröten in Deutschland. Deutschland. Manchmal jettet auch Liz Taylor herbei, um U-Bahn-Waggons mit Haarspray zu besprühen. Diese Waggons werden dann ganz schnell bei Sotheby's für die AIDS-Hilfe versteigert. Warum auch nicht? Aber auch die Beatles, Klammer auf, save your kisses for me, Klammer zu, spenden, was viele nicht wissen, fast ihre sämtliche Habe an die AIDS-Hilfe. Warum auch nicht? Das einzig Doofe an New York sind die gigantischen Küchenschaben. Nur wenn der sogenannte fünfte Beatle Woody Allen mit seiner Klarinette kommt, laufen sie weg, warum auch nicht. Leider kommt Woody Allen nur selten nach New York, denn er wohnt in Los Angeles wegen des Nebels, wegen des Tees und wegen des geduldigen Anstehens an den Bushaltestellen. So, und jetzt meinetwegen was über euren Kollegen A. Ja, das will ich hoffen. Ne? Also ich möchte auch mal wissen, was ihm widerfahren ist. Ja, und zwar lassen wir jetzt einen Erzähler das erstmal erzählen und dann lassen wir A auch selber zu Wort kommen. Sie sind ein elender Despot. Ja, hören genau. Wir haben das sorgfältig. Ich habe. Fassen Sie bitte an. Sie haben nochmal. Ach, Sie wollen gar nicht. Au. Das kann ja schon überhaupt nicht mehr überzeugen. Hier, haben Sie es aber. Au. Ja, schon besser. Also jetzt zu A. Ja, und zwar ist auch der A. Nach der Explosion der Bombe, ihr habt das ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung verfolgt, vom Himmel gefallen. Er fiel und fiel, aber eine Windböe trieb ihn in eine etwas andere Richtung als unsere beiden anderen Helden. Wo sind sie denn abgeblieben? Fragte er sich. Das ist ja fürchterlich. Verwirrt, wie stets, aber er verlor den guten Mut nicht. Und schließlich ging er durch einen Schornstein nieder in ein Haus. Und zwar in seinem eigenen Kinderzimmer fiel er auf den Boden, auf einen Verkehrsteppich, ihr kennt das sicher, wo Straßen, Verkehrsschilder, Ampeln aufgezeichnet sind und wo ihr die Verkehrsregeln lernen könnt. Sicher werdet ihr euch fragen, warum ist der A auf einmal so klein, dass nämlich die Straße ist ja unglaublich breit. Auf dem Verkehrsteppich für ihn sind wie für uns, also für euch, richtige Straßen. Aber der A wird euch das jetzt selber erklären. Das kann nur daran liegen, dass wir in der Erdumlaufbahn, als die Zeit da schneller lief, dass wir da wahrscheinlich dann im Raum verkürzt worden sind. Das kann man sich so vorstellen, dass da die Kraftlinien sich topologisch zu einem Torus verdrehen und der dann schrumpft, weil, dass vielleicht, sozusagen, Biegungen und Brechungen im Raum haben also bewirkt, dass A kleiner ist als vorher. Das über C-Quadrat betritt gerade seine Mutter das Kinderzimmer die und sucht ihren Sohn kleiner geworden sind. Vergebens. Ah? Ah? Ja? Mami? Wo steckt denn das Bike? Hier bin ich! Ah! Hallo! Mensch, ich sehe ihn überhaupt nicht. Mami! Wo steckt er denn nun? Hier unten! Verdammt noch auf mal. Der Kreuzung! Verdammt, wo ist er? Ich wollte ihn jetzt gerade tüchtig durch. Die ist doch bescheuert! Hallo! Mein Teppich, klopfe meinen Dreschflegel dabei. Wollte ihn verdreschen, er ist nicht dann da. Kann ich ja da auch lang gehen hier. Das darf ja nicht wahr sein. Das Kind ist ja sowieso völlig verzogen. Da steht Mami! Das Puppenhaus in der Ecke. Warum hat das Kind eigentlich ein Puppenhaus? Was soll das überhaupt? Ach, das Puppenhaus, das sitzt genau richtig. Es war ein Sonderangebot damals. Ich habe es aus Versehen gekauft. Ich hatte gerade vergessen, dass es ja ein Junge ist. Den soll man gar kein Puppenhaus schenken. Ist hoch. Da komme ich ja gar nicht hin. Das hat dann auch seine gestörte Entwicklung mitbedingt. Wie komme ich denn jetzt darauf? Dass er heute immer meine Kleider anprobiert und so. Oh, das weißt du. Aber eine Tracht Prügel wird ihn gut tun. Der wird schon wiederkommen. Ich werde ihn schon finden. Na, das freut mich ja zu hören, dass es dem Art so richtig gut geht. Dass es dem auch, die Landung auch geglückt ist, ne? Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das freut. Ja. Aber ich, sehen Sie mal hier. Ja. Das Elektroschockgerät funktioniert überhaupt nicht mehr richtig. Ich habe es gerade an mir selbst getestet. Ja, das freut mich sehr. Ich bekomme gar keinen Elektroschock mehr. Probieren Sie vielleicht mal? Ja. Nee, nichts mehr. Nee. Ist tot. Ist völlig tot. Ach Mensch. Ja, dann können wir gehen, Herr Finskey, was? Das ja, ist doch Mist jetzt. Wir brauchen uns jetzt hier nicht mehr. Das ist kaputt. Dann können wir uns einen Hut nehmen. Das ist voll blöd. Und an den Nagel. Dann brauchen wir jetzt die Sendung gar nicht mehr weiterzumachen. Nein, dann hat es sich jetzt ausgesendet. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass das jetzt kaputt ist. Ja, jetzt. Das ist voll doof. Ach, ist ein Jammerlachen. Voll blöd. Ich finde das richtig. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich ärgere mich total. Sieht völlig scheiße aus. Ich ärgere mich stinkt total. Stinkt unter den Achsel vor. Hat nur Pech hier. Er sieht ziemlich jämmerlich aus. Ist fast ein bisschen peinlich. Sehr kläglich. Ja. Aber Sie, hören Sie, ich meine, wir machen ja jetzt wohl einen neuen Beitrag. Und zwar wieder was über die Beatles. Ohne uns. Wenn Sie einen haben. Also, na, was können Sie denn als Ausgleich anbieten? Ich meine, die Beatles, das ist ein wichtiges Kulturereignis. Da müssen wir auch noch einen Beitrag jetzt zubringen. Das ist ja wohl der letzte Unsinn, was Sie hier anbieten. Aber ich... Nein, da hat er recht. Ja? Was? Sind Sie, stimmen ja auch zu. Der Mann vom Verwaltungsamt. Ja, was haben Sie denn... Die Beatles sind ganz zweifellos ein wichtiges Kulturereignis. Was habe ich denn? Was bekommen wir denn dafür? Ja, vielleicht eine neue Folge von... Kulturgüter Europas. Folge 23. Over and over I can... keep going. Ja, liebe Beatles-Fans draußen an den Empfangsgeräten, natürlich waren auch wir, euer Team, von eurer Tagesordnung früher kreischende junge Dinger. Ihr könnt euch das ja vorstellen, ihr kennt ja die alten Aufnahmen, im Fernsehen vielleicht, in den alten Wochenschauen. Jeder früher unseren Lieblings-Beatle, also mein Lieblings-Beatle zum Beispiel war der John. Ne, und dann haben wir heute versucht, den in die Sendung einzuladen. Er ist aber leider nicht gekommen, der John. Na, als nächstes haben wir dann versucht, den Ringo einzuladen. Ja. Ist natürlich klar, dass der auch nicht kommt. Auch nicht, nee. Aber wir haben dann gedacht, wir fragen einfach den Christoph, ob er für uns so tut, als wäre er Ringo. Und er hat dann zugestimmt. Und, Christoph, ja. Das ist nett von dir. Guten das ist Abend, super von guten dir. Abend, Ringo. Guten Abend. Ja. Mhm. Der nächste, den wir dann gefragt haben, war dieser... Wie heißt er? Gustav... Paul. Der hat auch abgesagt, hat gesagt, Wüste Welle interessiert ihn einen Dreck. Und deswegen haben wir den Herrn Finska gebeten, heute für das Interview den Paul zu machen. Guten Abend. So, hallo. Guten Abend, Paul. Hallo. Das ist aber was, ne? Und dann den vierten im Bunde haben wir natürlich auch angeschrieben und Klaus? Gefaxt. Klaus? Nein, nicht Klaus. Klaus, nee. Quatsch. Georg. Ja gut, ich mach dann den Georg. Ja, der hat natürlich gar nicht erst geantwortet. Also ja. Es ist. Achso. Ja, guten Abend, ihr drei. Hallo, Harry Krishna. Ihr habt gerade mit eurem mit dem vierten in eurem Bunde eine neue Platte aufgenommen. Ja, das ist richtig. Und das findet euer Fanpublikum natürlich... Das war ganz toll. Das war unheimlich intensiv. Ja, das findet das Fanpublikum natürlich auch unheimlich gut und also es ist auch ein super Stück geworden. Und das ist auch eine gute Stimmung im Studio. Vielleicht könnt ihr einfach mal erklären, warum es einfach so ein gutes Stück geworden ist und was eigentlich so richtig gut dran ist. Ne? Was ist eigentlich gut dran? Also wir sind ja jetzt das erste Mal seit vielen Jahren wieder zusammen. Mein Gitarrensolo ist eigentlich ziemlich scheiße. Aber mein Schlagzeug ist super, sag ich, super. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, das Schlagzeug vom Ringo ist ganz gut. Also es gibt ja hinterher auch noch ein paar Aufnahmen, wo wir drauf sind, dazwischendurch, aber da haben wir ja nicht zusammengespielt. Der Gesang, wie heißt denn der? Ja, den Gesang? Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen sortieren und einfach mal dem Publikum klar machen, warum das einfach eine unheimlich gute Nummer ist, die ihr da aufgenommen habt und warum diese Platte so gut geworden ist. Haben, seit vielen Jahren. Ja. Wir sind ja 1966 auseinandergegangen. Ja, aber war das 66? Ich dachte, das wäre 56. So lange ist das da ist was kaputt gegangen. Wenn ihr vielleicht einfach mal geradlinig drauf zugehen könnt und sagen könnt... überhaupt nicht mehr zusammengespielt. Ja, aber das meinte ich doch jetzt. Also warum ist dieses Stück ein solcher Renner? Warum verkauft es sich so gut? Ich meine, da wir es ja nun selber nicht wissen, könnten wir ja vielleicht Walter Jens fragen, der ja schon seit nur mehr einem halben Jahrhundert sich profiliert hat als einer der wichtigsten Beatles. Ja, aber der Walter, der ist doch gar nicht hier. Der Walter kann doch keiner für uns. Ach, den Walter kann hier keiner imitieren. Nein. Nee. Das ist schade. Also dann müssen wir vielleicht auch über die Beatles weiterhin... Vielleicht müssen wir uns selbst was ausdenken. Ich meine, es hat ja auch was Mythisches irgendwie, die Beatles. Man will ja gar nicht alles wissen. Es ist so ein schleierliches... Es ist nicht so von innen raus am besten zu verstehen, sondern so ein emotionaler Zugang vielleicht. Ne? Haben wir doch Am besten die Leute erfahren gar nicht, was da passiert ist, als wir zusammen im Studio waren. Ich meine, was genau am besten rüberkommt, ist doch, wenn man was einspielt von denen. Musik, vielleicht, wenn man sagt, dass ihr das Stück irgendwie von oben empfangen habt. Das wär's, ja. Wir haben das Stück von oben empfangen. Ja, genau. Ist vielleicht gut. Ne? Super. Von oben links. Super Idee. Von oben links. Ein bisschen von hinten oben links. Ja, ich stand weiter vorne. Für mich ganz schön weit und von ich hinten. War hinterm Schlagzeug und plötzlich kam's. Ne? Gut, dann spielen wir es doch jetzt ein. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Was macht ihr denn hier drin? Hä? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was wollt ihr denn in meiner Puppenstube im Schrank? Hä? Ist das jetzt A oder was? Sagen Sie doch mal, ist das A? Ja, hallo A, das ist ja eine Überraschung. Was heißt denn hier deine Puppenstube? Hallo A. Das ist meine Puppenstube, in der ihr hier rumsteht. Wieso eigentlich Puppenstube? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ihr seid in meiner Puppenstube gelandet. Wenn du das jetzt nicht sofort erklärst, hau ich dir eine rein. Es geht das schon wieder los. Ihr wisst, der Mann ist doof. Was sind das für Scheißmusik? Raus hier, alle raus! Ist das denn kein Wohnzimmerschrank hier? Ich dachte auch, das ist hier ein Wohnzimmer. Ah! Ich hol meine Mami! Und was entwickelt ihr überhaupt hier? Jetzt macht erstmal die Musik aus! So, und jetzt macht ihr, dass die herauskommt. Aber zack. Jetzt erklär doch mal, Kleiner, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt erklär dich genau mal ein bisschen näher. Also, ihr seid geschrumpft. Den nicht, der sieht auch scheiße aus, der war nicht dabei damals. Ich war immer schon so klein. Und da wollte ich sowieso noch sagen, dass es vorhin keine Bombe war, die explodiert ist, sondern eine Rakete. Und dann seid ihr alle geschrumpft und hier in meiner Puppenstube gelandet. Und jetzt macht ihr, dass ihr hier rauskommt. Das geht dich überhaupt nichts an, Blödmann. Ja, der Puppenstube. Also ich lebe schon seit 600 Jahren. Wie sollen wir wieder groß werden? Seit 600 Jahren. Vielleicht lassen wir den jetzt mal allein hier vor sich hin dünsten. Was? In deinem Saft. Er hat zu unserem Problem gar nichts beizutragen. So, machen wir wieder zu hier den Schrank. So. Ohne seinen Elektroschock ist er ja sowieso nichts wert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, das weiß ich ja auch nicht, ne? Vielleicht, wenn wir hier... ja, scheiße. Aber jetzt, wo der A nicht da ist, kann ich ja vielleicht was das denn jetzt wieder? Haus einfach rausnehmen. Hä? Aus dem... Ja, um Gottes Willen. Zimmer. Und vielleicht... Halt, in den gute Müll Frau, her. Hallo. In den hallo, halt. Hallo, wir sind hier aber so, noch... Hä? Hey. Was ist denn das für hallo. Ein Lärm im Puppenhaus? Ich hören glaub, Sie doch ich, auf, stellen Sie das Haus mal hin. Kräftig durchschütteln hier. Ja, hören Sie doch auf. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, wenn Sie es nicht wissen, woher soll ich es denn wissen? Also ich wollte eigentlich nur ausdrücken, dass ich es nicht weiß und dass ich es mir nicht erklären kann. Können. Kann man überhaupt eigentlich etwas wissen? Ja, weiß ich nicht. Bingo. Gute Frage. Eine ausgezeichnete Frage. Darauf ja, kenne ich keine Antwort. Nein, das wüsste ich auch gern. Wir sind doch vier, oder? Bum. Wer von uns ist eigentlich John? John? Bum. Ringo, bist du John? Nein, ich bin John. John? John? John? John? John? John? Naja. John? John? Dann, also, wenn die Ratlosigkeit hier einkehrt, würde ich Ihnen vorschlagen, machen wir doch so lange die Abmoderation. Die Abmoderation. Eine gute Idee von Ihnen. Ich schließe mich da an. Ja, also, die Sendung heute hieß Eines harten Tages Ordnung. Stimmt. Und sie war von den Beatles. Also von Jordan. Paul. Nein, war also nicht von da. Den John war nicht da. Also von John Kai Schreiber. Von Sven John Saale. Von Georg. Michael Egmeier. Ja, und von Christoph Long John Meister. Ringo Meister. Genau. Ja. Ja, dann wünschen wir euch noch, wünschen wir Ihnen natürlich noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Ja, ich komme ja erst im April wieder. Vielleicht. Ja. Oder Ende März. Das merkt der Zuhörer ja nicht. Nee, das merkt er nicht. Wir haben, mein Fehlen fällt ja auch sonst überhaupt nicht auf. Der Zuschauer ist auch gar nicht so aufmerksam. Fällt einem von Ihnen jetzt noch etwas ein? Sag hallo zu John in Spanien. Ja, ich sag dem John in Spanien hallo. Ich besuche den John in Spanien. Boom. Tschüss, Ringo. Wieder mal überstanden. Eine neue Folge von eurer Tagesordnung. Ihr bleibt gespannt zurück, wie üblich. Das Ende ist offen. Wir selber sind auch ratlos, wissen nicht, wie es weitergeht. Aber vielleicht wird ja das Team von eurer Tagesordnungsredaktion beim nächsten Mal eine Fortsetzung der Geschichte finden. Wir sind gespannt. Mal sehen, was da passieren wird. Und jetzt könnt ihr mal langsam ans Abendessen denken. Radio aus. Oder weiter. Es läuft ja weiterhin gutes Programm. Bloß nicht abschalten. Man kann auch beim Essen Radio hören. Man kann, man soll. Und dann, es lenkt auch vom schlechten Essen ab. Ihr seid ja alle Vegetarier. Das schmeckt ja immer.